das wichtigste Buch auf der Erde, das schönste Buch, das es gibt, ist die Bibel, das Wort des Lebens, darin steht, wie Gott uns liebt. Da lesen wir viele Geschichten von Mose, Josef und Ruth, von David und den Propheten und von Noah und der Flut. Wir lesen von Jesus, dem Heiland, den Gott vom Himmel gesandt, wie er Wunder tat und am Kreuze für uns starb und auferstand. Das wichtigste Buch auf der Erde, das schönste Buch, das es gibt, ist die Bibel, das Wort des Lebens. Darin steht, wie Gott uns liebt.